Es befanden sich aber 70 Söhne Ahabs zu Samaria. Und Jehu schrieb Briefe und sandte sie nach Samaria an die Befehlshaber über die Stadt und an die Vornehmen und an die Vormünder der Söhne Ahabs. Darin hieß es: Wenn nun dieser Brief zu euch gelangt, die ihr über die Söhne eures Herrn, sowie über die Wagen und Rosse, über eine feste Stadt und das Rüstzeug verfügt, so wählt aus den Söhnen eures Herrn den besten und tüchtigsten aus, setzt ihn auf seines Vaters Thron und kämpft für das Haus eures Herrn. Aber sie fürchteten sich gar sehr und sprachen: Haben ihm die beiden Könige nicht standhalten können, wie sollen wir dabei stehen? So sandte denn der Palasthauptmann und der Stadthauptmann samt den Vornehmen und den Vormündern folgende Botschaft an Jehu: Wir sind deine Knechte und wollen alles tun, was du uns befehlen wirst. Wir mögen niemanden zum Könige machen, tue, was dir gut dünkt. Da schrieb er einen zweiten Brief an sie, darin hieß es: Wenn ihr denn zu mir haltet und meinem Befehle gehorchen wollt, so nehmt die Köpfe der Söhne eures Herrn und kommt morgen um diese Zeit zu mir nach Jezreel. Die Söhne des Königs aber, 70 Mann, waren bei den Großen der Stadt, die sie auferzogen. Als nun der Brief an sie gelangte, nahmen sie die Söhne des Königs und schlachteten sie, alle 70 Mann, legten ihre Köpfe in Körbe und schickten sie ihm nach Jezreel. Als ihm aber durch einen Boten gemeldet ward, man habe die Köpfe der Königssöhne gebracht, befahl er: Legt sie in zwei Haufen vor den Eingang des Tors bis an den Morgen. Frühmorgens aber ging er hinaus, trat hin und sprach zu allem Volk: Ihr seid ohne Schuld. Ich freilich habe wieder meinen Herrn eine Verschwörung angezettelt und ihn umgebracht, doch wer hat diese alle erschlagen? So erkennt denn, dass von dem Worte Jahwes, dass Jahwe wieder das Haus Ahabs geredet hat, nicht zur Erde fällt, denn Jahwe hat ausgeführt, was er durch seinen Knecht Elia geredet hat. Hierauf erschlug Jehu alle, die vom Hause Ahabs zu Jezreel noch übrig waren, samt allen seinen Großen und seinen Vertrauten und seinen Priestern, so dass kein einziger von ihnen entrann. Sodann machte er sich auf und zog des Wegs nach Samaria, und als er bis nach Beth-Eket gelangt war, da stieß Jehu auf die Brüder Ahasjarus, des Königs von Juda. Er fragte sie: Wer seid ihr? Sie antworteten: Wir sind die Brüder Ahasjarus und sind herabgekommen, um die Söhne des Königs und die Söhne der Königinmutter zu begrüßen. Da befahl er: Greift sie lebendig. Und sie griffen sie lebendig und schlachteten sie und stürzten sie in die Zisterne von Beth-Eket, 42 Mann, so dass kein einziger von ihnen übrig blieb. Als er nun von dannen weiterzog, stieß er auf Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm entgegenkam. Da grüßte er ihn und sprach zu ihm: Bist du aufrichtig gegen mich gesinnt, wie ich gegen dich? Jonadab antwortete: Gewiss. Da sprach Jehu: Wenn dem so ist, so gib mir deine Hand. Da gab er ihm seine Hand, und er ließ ihn zu sich auf den Wagen steigen und sprach: Komm mit mir, so sollst du deine Lust sehen an meinem Eifern für Jahwe. Also fuhr er mit ihm auf seinem Wagen. Als er nun in Samaria angelangt war, erschlug er alle, die von Ahab zu Samaria noch übrig waren, bis er ihn ausgetilgt hatte, gemäß dem Worte Jahwes, das er zu Elia geredet hatte. Hierauf versammelte Jehu das ganze Volk und sprach zu ihnen: Ahab hat dem Baal wenig Verehrung erwiesen, Jehu wird ihn eifrig verehren. So beruf denn alle Propheten des Baal, alle seine Verehrer und alle seine Priester zu mir, keiner darf fehlen. Denn ich habe ein großes Opferfest für den Baal vor, keiner, der fehlen wird, soll am Leben bleiben. Aber Jehu handelte dabei hinterlistig, um die Verehrer des Baal umzubringen. Und Jehu befahl ihnen: Kündigt eine feierliche Versammlung für den Baal an. Da riefen sie eine solche aus. Und Jehu sandte in ganz Israel umher, da erschienen alle Verehrer des Baal, dass niemand übrig war, der nicht erschienen wäre. Und sie gingen in den Tempel des Baal, dass der Tempel des Baal voll ward von einem Ende bis zum andern. Hierauf befahl er dem Aufseher über die Kleiderkammer: Gib Gewänder heraus für alle Verehrer des Baal. Da gab er die Gewänder für sie heraus. Als aber Jehu mit Jonadab, dem Sohne Rechabs, in den Tempel des Baal kam, befahl er den Verehrern des Baal: Forschet nach und seht zu, dass sich nicht etwa hier unter euch jemand von den Dienern Jahwes befinde, sondern nur Verehrer des Baal. Sodann ging er hinein, um Schlachtopfer und Brandopfer herzurichten. Jehu aber hatte sich draußen 80 Mann aufgestellt und gesagt: Wer einen von den Männern, die ich euch in die Hände liefere, entrinnen lässt, der soll mit seinem Leben für das des anderen haften. Als er nun mit der Herrichtung des Brandopfers fertig war, befahl Jehu den Trabanten und den Rittern, geht hinein und metzelt sie nieder, lasst keinen heraus. Und sie metzelten sie mit dem Schwerte nieder, schafften sie heraus und warfen sie hin. Und die Trabanten und Ritter drangen bis zum Hinterraume des Baalstempels vor und schafften die Ascherah des Baalstempels heraus und verbrannten sie. Und sie zertrümmerten den Mahlstein des Baal, rissen den Tempel des Baal nieder und machten Kloaken daraus, die sind dort bis auf den heutigen Tag. So vertilgte Jehu den Baal aus Israel. Jedoch von den Sünden Jerobims, des Sohnes Nebats, zu denen er Israel verführt hatte, von denen ließ Jehu nicht ab, nämlich von den goldenen Kälbern zu Bethel und zu Dan. Und Jahwe sprach zu Jehu, weil du wohl ausgerichtet hast, was mir wohlgefällt, und ganz nach meinem Sinn am Hause Ahabs gehandelt hast, so sollen Nachkommen von dir bis ins vierte Glied auf dem Thron Israels sitzen. Aber Jehu hatte nicht Acht, im Gesetze Jahwes, des Gottes Israel, von ganzem Herzen zu wandeln, er ließ nicht von den Sünden Jerobims, zu denen er Israel verführt hatte. Zu jener Zeit begann Jahwe, Stücke von Israel abzuschneiden, und Hazael brachte ihnen im ganzen Grenzgebiet Israels Niederlagen bei, er bezwang vom Jordan an nach Osten hin das ganze Land Gilead, die Gaditen, Rubeniten und Manassiten, von Aroer am Arnonfluss an, sowohl Gilead als Basan. Was aber sonst noch von Jehu zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, und alle seine tapferen Taten, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Und Jehu legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn zu Samaria, und sein Sohn Joahas ward König an seiner Stadt. Die Zeit aber, die Jehu über Israel regiert hat, betrug 28 Jahre zu Samaria.